1 maximal mit Tillmann Uhrmacher. Sunshine Life. Wir sind unter euch. We'll be right back. We'll be right back. SWR 1 Maximal mit Tillmann Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Ich muss ja natürlich auch fragen, Paul, hast du die Originalplatte verwendet oder hast du Sounds bekommen von Underworld, weil du hast ein Beat runtergelegt? Nee, das ist tatsächlich von der Originalplatte. Also man hört es ja auch ein bisschen knickeln und kratzen, also im Hintergrund. Also man kann sowas schon dann auch reproduzieren? Ja, so muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. Okay, hören wir uns an. Tillmann Uhrmacher. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Thank you.

We'll be right back. just you.